Für das Beste an deutsch-österreichischen Speisen reservieren Sie gleich heute Ihren Tisch bei Toni und Beate im Café Vienna auf St. Petersburgs 5625 4. Straße Nord 727-527-6404 727-527-6404. Bis dann! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen allen, die Sie Mütter sind, einen ganz herzlichen, schönen Muttertag wünscht. Und heute soll es um Fashion gehen, um Mode. Und zwar um ganz spezielle Mode für eine ganz spezielle Dame, die wirklich Geschichte geschrieben hat in vielen ihrer Unternehmungen und vielen ihrer Repräsentationen. Musste sie die schönste Frau Amerikas sein, und dies war Jackie Bouvier Kennedy. Als sie Präsidentin Gattin wurde, war sie bereits Mutter von zwei kleinen Kindern. Und trotzdem wollte man sie als eine schöne, bildschöne Gestalt auch einzeln zeigen. Und Präsident Kennedy selber sagte ja, ich bin derjenige, der Jackie Kennedy nach Paris begleitet hat. Das war ein Staatsbesuch, und zu diesem Staatsbesuch trug sie ganz tolle Kleider. Diese Kleider wurden natürlich durch ihre Liebe zur französischen Couture auch davon bestimmt. Aber als Präsidentin Gattin konnte sie natürlich in Amerika ganz besonders punkten, indem sie einen amerikanischen Couturier nahm, der sich an Europa orientierte. Dieser Couturier hieß Oleg Cassini. Oleg Cassini aus adligem und Diplomatenblut, der von Russland mit seiner Familie floh, der in Italien landete und dort durch die Mode, das Modehaus seiner Mutter, das sie dort gründete, auch mit Mode groß wurde. Er hat zwar andere Dinge studiert, aber durch eine lange Krankheit interessierte er sich für Amerika schon einmal, und er wurde auch immer mehr in dieses Haus, in dieses Couturehaus seiner Mutter hineingezogen. Er selber bekam Preise, indem er selber auch schnelle und schöne Entwürfe vorlegte, und letztendlich war er auch ein Tennisass. Das heißt, er kannte sich auch in der feinen Gesellschaft aus, indem er auf dem Tennisplatz so einige der weltwichtigsten Menschen traf, zumindest für seine Karriere, darunter auch zum Beispiel der Chef der Universal Studios in den USA, als er dort angekommen war. Angekommen war er mit einem Smoking, mit zwei Tennisschlägern, mit seinem Namen und seinem Talent, so sagt man ihm nach. Und mit diesen Dingen und mit seinem Talent machte Oleg Cassini sich schnell in den USA einen Namen. Er zog die schönste Frau in USA, beziehungsweise die am meisten angeschaute Frau an, nicht nur Hollywood-Stars, wo er herkam, sondern wie gesagt auch die Präsidentin-Gattin. Und so war er der Secretary of Design, nämlich er war der Staatssekretär des schönen Designs für die Präsidentin-Gattin Jackie Kennedy. Ich habe das ganz große Glück, dass ich eine quasi Verbindung zu allen diesen Dingen, die ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, bekam, indem ich eine freiwillige Dame bei uns im Radio hinzunahm, und das war Therese Thielke, die ihre Ausbildung zur Kostümschneiderin, zur Couture-Schneiderin in Holland machte und dann aus Holland 1959 nach New York an die 7. Avenue kam. Und dort fing sie gleich an, ein Jahr nachdem sie dort war, für Oleg Cassini zu arbeiten und kam dann dadurch auch hinzu, als die schönste Kleidung, nämlich die Kleidung für den Präsidentenball, für die Einweihung, für die Inauguration des Präsident Kennedy 1961 stattfand, und für diese Kleidung war sie mitverantwortlich. Sie hat reihum mit ihren weiteren Kolleginnen geschneidert und diese wunderbaren Kleider zusammengestellt, zusammengenäht, und Oleg Cassini in diesem Studio hat sie gearbeitet, und wir haben nachher ein Gespräch mit ihr, mit Therese Thielke, über diese Zeit, die Zeit an der 7. Avenue, die sie Jahre verbrachte. Sie war 38 Jahre als Couturier-Schneiderin in New York, und zwar eben an der 7. Avenue. Sie arbeitete für solche Meister der Mode wie Oleg Cassini, wie Bill Blass. Für Calvin Klein hat sie genäht und auch für Adela Simpson. Das sind natürlich Abendroben, die man sich da meist vorstellt. Es ging aber bei Oleg Cassini auch darum, dass er Prêt-à-porter machte. Das heißt, es waren Kleider, die man im Kaufhaus auch kaufen konnte. Und er hat natürlich auch einen Look kreiert für Jackie Kennedy und für die Damen von 18 bis 80 oder noch ein bisschen mehr. Und zwar diese berühmte Linie, die sehr gerade war in den 60er Jahren. Es gab einen Pillbox-Hat, wie man diesen Schachtelhut nannte, diesen kleinen, den man auch sehr viel in den Bildern mit Jackie Kennedy sehen kann. Sie trug eben auch von Chanel inspirierte Dinge, aber diese Kostüme, wie gesagt, in USA geschneidert von amerikanischen Couturiers. Therese verbrachte viele Jahre an der 7th Avenue mit ihrer Näherei. In den 90er Jahren war sie dann mit dieser Karriere zufrieden, und sie und ihr Mann zogen nach Florida. Und dort trafen wir uns, und sie entschied sich, bei mir das Radio zu bedienen in der Radiosendung, die wir zu der Zeit noch in einem Studio in Tampa Bay, Florida machten. Und inzwischen ist die Sendung ja für alle Welt zu hören als Podcast im Internet. Und ich habe nach wie vor mit Therese regen Kontakt, und wir sind natürlich gut befreundet, das schon seit 1998, als sie zu mir ins Radio kam. Dieses Interview, was ich mit Therese machte, war nach 5 Jahren Zusammenarbeit, also in den frühen 2000er Jahren. Und da ging es vor allem um ihre Arbeit, wie gesagt, für Oleg Cassini. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen über ihre Ausbildung unterhalten. Ausbildung zur Gesellin. Und das heißt, das war eine sehr solide Ausbildung in Europa zur Couturier-Schneiderin. Und diese Maßschneiderei ist ein Handwerk, was man in Europa schon seit Jahrhunderten kennt. In den USA wird sehr auch auf Qualität natürlich geachtet. Es gibt nicht das gleiche System, aber gelernt wird in Europa mit einer Abschlussprüfung. Ich weiß, dass man sehr viel früher dafür ein Korsett nähen musste, von Null bis zum fertigen Korsett. Das war dann ein Gesellen- oder ein Meisterstück. Und für Therese bedeutete dies, haarscharfe, gute Arbeit zu leisten. Sie und die anderen weiteren Schneiderinnen. Dazwischen eine Direktrice, die die Schnitte für diese Kleidung entwickelte, die Oleg Cassini sehr spontan immer, vor allem wenn Jackie sagte, ich habe im Schrank nichts mehr anzuziehen, entwarf und in einem Stil, der wirklich Geschichte machte. Ich darf Sie herzlich einladen, heute an diesem Muttertag uns zu begleiten in die Geschichte hinein, in die Geschichte Oleg Cassinis, in die Geschichte der Couture-Schneiderei an die 7th Avenue in New York. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in so einer fantastischen Großstadt und zu einer Zeit, wo Mode noch das Allerwichtigste ist. Eine Präsidentin-Gattin sucht sich immer jemanden, der für sie einen repräsentativen Stil findet, erfindet. Und zu Zeiten der 60er Jahre war dies eben Oleg Cassini gepaart mit Jackie Kennedy, deren Karriere auch in so einem Kostüm als Präsidentengattin endete. Dieses Kostüm, übrigens dieses rosa berühmte Kostüm, das Jackie anhatte, ist bis 2063 im Archiv, wird dort festgehalten und wird erst danach zu einem sicherlich Museumsstück werden. Viele ihrer Kleidungsstücke sind im Museum. Damit wird die Couture zu einem Museumsobjekt, wie sie auch schon seit Jahrhunderten in Museen gezeigt wird. So ist also auch die Couture-Schneiderei des 20. Jahrhunderts fester Bestandteil, wie auch natürlich der Jahrtausende danach des 21. Jahrhunderts, in dem wir leben. Ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft, ein Ausdruck der Gesellschaft, und vor allem in den USA wird Schmuck sehr wenig getragen, übrigens in Opposition zu der britischen Krone und der Trennung von dem britischen Ritual und Pomp. Die amerikanischen Präsidentinnen, Gattinnen haben nie viel Schmuck getragen, wenn sie durch die Geschichte hindurchgehen. So wird also die Kleidung selbst zu diesem Schmuckstück und ist außerordentlich wichtig. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie Ihr Lieblingskleidungsstück mal wieder aus dem Schrank holen, sich darin ein bisschen anschauen und vielleicht auch darin sich selbst ein bisschen näher kommen an diesem Muttertag, denn man hat immer gewisse Vorlieben und oftmals vergisst man die an anderen Tagen, wenn der Alltag einen einholt, und in diesem Falle sollte man ein bisschen das zelebrieren, was man am liebsten hat, was man schön findet, und einfach mal darin ein bisschen schwelgen. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Muttertag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Unterhaltung mit Therese Thielke und mir, Susanne Nielsen, und ich darf Sie einladen, uns zu schreiben. Schreiben Sie doch mal, was ist Ihr Lieblingsstück? Was ist Ihr Lieblingskleidungsstück? Vielleicht haben Sie auch ein Schmuckstück, das Sie lieben. Vielleicht haben Sie auch einfach eine Handtasche, irgendein Accessoire, was Sie selber ganz, ganz toll fanden und finden und Sie es immer mal wieder hervorholen. Unsere Adresse ist info@germanradioshow.com und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns mitteilen, was Sie am liebsten haben. Jetzt kommt unser Interview mit Therese Thielke, das ich, wie gesagt, in den frühen 2000er Jahren dann führte. Aber das sollte eigentlich nicht so sein. Dass es nicht so sein sollte, sagt dann später auch eine Dame, die ein Buch geschrieben hat über eine Sucht, eine Magersucht, die leider heute oft passiert, weil wir dieses Image haben von der schönen, schlanken, superschlanken Frau und einer Kontrolle, der sich der Körper unterziehen kann, wenn man sonst keine Kontrolle über sein Leben hat. In unserem ersten Teil geht es aber erst einmal um die schönen Dinge, die von den Damen, die nähen, geschaffen werden. Hier unser Interview mit Therese Thielke. So, wir sitzen hier zusammen und Therese, wir arbeiten viel zusammen, aber wir haben eigentlich selten Gelegenheit, mal miteinander zu sprechen, länger zu sprechen. Heute ist ein wichtiger Tag. Was bringt das für Erinnerungen und was für ein Tag ist das? Das ist der Todestag oder war gestern eigentlich von Präsident Kennedy. Und es bringt Erinnerungen zurück, denn ich war gerade ein Jahr im Land und habe bei einem Couturier gearbeitet. Und der hat ja dann für Jackie Kennedy genäht. Ja, also das war natürlich dann vorher, also vor diesem Todestag, schon lange vorher, zur Hochzeit ja. sogar. Ja. Also du hast angefangen zu nähen für den und ihr habt gearbeitet an den Sachen, wie der gerade Präsident wurde. Nicht? Ja, richtig. Wann seid ihr rübergekommen? Ich kam 59. Und Präsident ist der 60 geworden. Ja. Ja, gewählt 59, ja, 60 und dann, geworden. Ja. Und geheiratet hat der noch davor? Oh, war ja. er der Senator schon? Ja, der muss ja anfangen, die 50er Jahre ist er Senator geworden. Mhm. Und die Frau hat er dann geheiratet, bevor er Präsident wurde? Ja, schon ja, die hatten ja schon die kleine Caroline. Mhm. Und an welchen Kleidern hast du denn jetzt speziell mitgewirkt? Das ist doch eigentlich ganz schön. Wir haben mal neulich ein Buch durchgeschaut. Ja, ganz von Anfang an. Ich habe am Inaugural Ball Gown gearbeitet. Ich habe auch an dem Kostüm gearbeitet, das sie anhatte zur Präsentation mit dem Hütchen auf. War Pillbox ganz, noch? Ja, ja, ja. Und jetzt erzähl mal, wie sah denn dieses Inaugural Gown aus? Also das, wo sie also dann als Präsidentengattin zum ersten Mal auftrat. Ja, gell? Also das war Ivory Rips Fabric, also mhm. Material. Ja. Und es war zwei Teile. Es sieht aus, als ob es ein Teil war, aber es waren zwei Teile. Es war ein Rock und dann ein Überkleid. Es war ein langes Kleid. Ein langes, ja, natürlich. Und da hatten Sie weiße Handschuhe? Das nein, das Kleid hatte lange Ärmel. Ah, ja. Ja. Mhm. Und es sah sehr, sehr schön aus. Mhm. Und also fast weiß, ein bisschen... Ja, ja. Cremefarbe. Mhm. Nicht weiß, sondern cremefarbig. Mhm. Und war das bestickt, oder? Nein, aber es war der Ripsfabrik, was diese... Hatte so Biesen, nicht? Ja, mhm. ja, ja. Und es war also sehr schön und sehr schlicht. Und sehr schlicht und trotzdem aber elegant. Und sie hat ja eigentlich Gucci sehr geliebt und durfte es aber nicht tragen, weil sie ja nun amerikanische Designer unterstützen musste. Ja, und genau. Und der Cassini soll ja so ähnlich genäht haben, also so ein bisschen nach Europa geschielt haben. Ja, von der ja. Eleganz her. Damals schon, nicht? Ja. Und Anne ja. Bouvier Kennedy hat natürlich auch ein bisschen auch nach Frankreich geguckt, so ja. zu den, oder Italien, je nachdem, um zu schauen, ja, was eben. Da elegant war. Und was eben in, so in der Mode war. Ja, ja. Und dieses zweite, dieses Kostüm, das war dann gleich auch in der Nähe von dieser, also in der Zeit von der von dem anderen? Ja, das hat sie dann während dem Tag getragen. Mhm, mh. Das war ja mit dem kleinen Pelzchen um den Hals und dann die Pillbox mhm. und den Muff. Damals also, hat man... Tatsächlich, die ja, Hände warm gehalten. Das ja, war in Washington. Da ja, da war es ja kalt. Im Januar. Mhm, ja, ja. Am 20. Ja, Januar. Und da ist kalt, ja. Ja, und ja. da ist kalt. Und warst du denn dann auch in... Hast du das dann gesehen, im Fernsehen gesehen? Ja, natürlich. Wir haben uns an Fernseher gesetzt und haben das genau befolgt und haben sogar... kritisiert, ob wir das auch richtig gemacht hätten und ob es auch richtig gepasst hat und alles. Mhm. Aber am Ende waren wir dann doch stolz, dass sie eure Kreation ja, getragen hat. Und ja. ist sie denn zur Anprobe gekommen? Nein, nein. Das wurde dann bei ihr? Ja, das, unsere Direktrice, die ging nach Washington oder wo immer sie war und hat dort die Anproben gemacht. Und wir haben dann eine exakte Figur von ihr gehabt und haben dann nach diesem Modell immer genäht. Also kopflose Figur ja. stand bei euch und das ja. war dann die Jacqueline Kennedy. Ja. Stand dann immer ein Zettel dran, das ist Jackie? Nein, oder? Nein, wir wussten genau, oh, das ist die Jackie. Und also war das alles ziemlich geheim? Oder ja, no, es wurde schon ein bisschen geheim gemacht. Man okay. hat immer ein bisschen extra aufgepasst und ja, wenn man auch die Kleider nicht gleich hergezeigt. Nein, das nein, durfte nicht nein, jeder wissen. Nein. Wie viele wussten denn davon? Wie viele denn in dem Nähraum waren das? Wie viele waren ja, wir, nein, wir waren ja nur fünf Mädchen mhm. zu der Zeit und jedes durfte ein bisschen dran nähen, sodass wir also alle teilhatten an dem an der Kreation und an dem Am Erfolg auch. Am Erfolg eben, ja. Schön. Ja. Und bist du ihr denn jemals begegnet? Nein, nein, sie kam nie bei das uns in ins York, Geschäft. Nicht? Ja, das war in New York an 7th Avenue, wo all die Designers noch heute sind. Mhm. Und das war also das Ole Cassini Studio dann? Ja. Und war das also richtig mit einem Geschäft, wo also Leute auch von der Straße kommen? Nein, das war nur ein Designer Studio und der Design Studio. Die kamen also zur Anprobe spezielle Kunden dann auch bei Ja, euch. Aber nur ganz selten. Mhm. Also ganz meistens selten. Habt ihr genäht nach den Nach Ole Cassinis Design wurden die Modelle gemacht. Mhm. Wie viel hat man denn da so im Monat gemacht? Zu der Zeit, ich habe angefangen mit $77 in der Woche. Großer Gott. Ja. Das war in den 60er Jahren. Ja. Aber es ging dann schnell aufwärts. Und ging es dann jetzt darum, also im Akkord habt ihr nicht gearbeitet? Nein, also kann man nicht. Das kann man nicht. Denn solche Sachen, solche Modelle müssen speziell gearbeitet werden. Und es ist ja der erste Design vom Designer, was er kreiert auf dem Papier. Und dann habt ihr diese ersten Modelle gemacht und danach wurden das dann in Fabriken und danach kam das, Das ist natürlich sehr schön. Ja. Wie war das denn, mit ihm zu arbeiten? Habt ihr mit ihm auch zu tun gehabt? Ja, natürlich. Er kam oft in unser Arbeitszimmer und hat diese Designs gebracht und hat erklärt, wie er das haben möchte. Und manchmal hat man ihn auch gerufen zu Anproben, denn er musste ja sehen, wie das alles sitzt und ob es wirklich seiner Idee entspricht. Mhm. Denn zwischen Papier und Realität in Stoff ist schon manchmal ein Unterschied. Mhm. Also und dann zwischen ihm und dem Nähen war da noch die Direktrice? Ja, war die Direktrice, die hat dann das erste Schnittmuster gemacht und ich habe meine Sachen immer selber zugeschnitten. Mhm. Sie hat für andere Mädchen zugeschnitten und je nachdem. Mhm. Und du kommst ja aus einer Nähausbildung vorher. Ja, also ich habe ja meine Gesellenprüfung in Holland gemacht. Ja, und vorher warst du in der Schweiz. Also ja, das auf Umwegen habe ich Schneiderei gelernt, obwohl ich wusste schon mit 6 Jahren, dass ich Schneiderin werden wollte. Tatsächlich? Ja. Wie lernt man, sagt man, ich will jetzt was nähen oder was sagt man mit 6 Jahren? Weil ich habe mich einfach immer hingesetzt und eine Nadel und einen Faden genommen und ein Stückchen Stoff und immer wieder genäht und für meine Puppen genäht. Und deine Mutter hat die genäht? Nur was nötig war, so für die Familie und fürs Haus. Also kein Vorbild? Nein. Und du hast also schon nach dem schönen Kleid geschnitten. Ja, das ist interessant. Hast du denn dann auch für dich selber schon mal was abzweigen können? Also mal, dass man sagt, jetzt gehe ich mal einen schönen Stoff und so ähnliches Modell würde ich auch gern mal machen. Ja, das habe ich gemacht, Da blieben oft Reste übrig und die wurden am Ende von der Saison verkauft und die konnten wir dann immer günstig bekommen. Und da habe ich öfter solche Sachen für mich gemacht. Und das waren auch schöne Stoffe. Ne? Ja, also wunderbare. Er hat ja nur mit reiner Seide und reiner Wolle und schönes Linnen und also nur mit edlen Stoffen hat er gearbeitet. Mhm. Toll. Ja. Und wie ist es mit der Jackie weitergegangen? Habt ihr dann noch, ich meine, von der Karriere, da, sie hat ja allerhand von Ole Cassini. Oh ja, ich hab verschiedene und etliche Sachen, schöne, meistens nur Ballkleider gemacht, Abendkleider, unter anderem auch die 2 Kleider. Eines hat sie getragen in Paris, wie Jackie mit dem Präsidenten nach Paris ging und dann auch nach Wien. Wo er gesagt hat, ich bin der Mann von Jackie. Das Abendkleid habe ich gemacht für sie und dann auch das in Wien, wo sie den Khrushchev damals getroffen hat. Und da war ich natürlich mächtig stolz drauf. Dass das Staatskleider waren. Wie war das mit den Farben? Sie hat immer sehr viel Pastelltöne getragen. Ja, sehr, sehr dezente Farben. Nichts, was stark hervorgetreten wäre oder so. Alles dezente Farben. Viel Weiß und Beige. Mhm. Sie ist ja auch mal in den Orient, da musste sie doch auch lange Ärmel und solche Sachen, oder ist sie das? Ja, das waren dann mehr Tageskleider. Ja. Aber immer langärmlich und dann... Also nein, damals hat man ja nicht so viel lange Ärmel getragen. Und nein, die Tageskleider hatten oft auch kurze Ärmelchen. Und die Abendkleider waren ja meistens strapless. Und dann eben oder sehr weite Röcke auch zum Teil oder gar nicht mal so. Nein, sondern damals war es sehr modern, die engen Röcke mit Schlitze in hinten oder an der Seite, je nachdem. Pailletten? Dann, ja, sehr viel gestickt. Musstet ihr das auch machen oder waren Stickerinnen speziell? Ja, da waren spezielle Stickerinnen, die das gemacht haben. Das ist ja Wahnsinnsarbeit. Ja, aber wir mussten das dann so machen, dass eben die Stickerei hervorkam und das alles gepasst hat. Und das muss ja auch zu euch zurück nach dem Sticken, denn das ja, muss ja natürlich dann auch gefüttert werden. Ja, also, ja, soweit ja, ich das weiß, ja, das Unfertige ja, muss da innen ja, noch schön gesäumt werden und so. Ja. Also dann habt ihr auch das Endprodukt dann wieder gesehen. Ja, ich habe ja oft, oder das heißt jedes Kleid, was ich für sie gemacht habe, habe ich von Anfang an bis Ende gemacht, bis es fertig war und wegging. Wow. Ja. Und gibt es denn also eine spezielle Begebenheit, die dir dabei einfällt bei der ganzen Geschichte? War mal irgendwas sehr komisch oder sehr merkwürdig oder sehr schwer? Ja, es war nicht immer ganz einfach, mit der Direktrice auszukommen, denn sie war sehr anspruchsvoll. Und einmal habe ich nur einen Stich verkehrt gemacht in einem Oberteil. Und da hat sie mich doch angeschrien, weil der Stich nicht hundertprozentig gesessen ist, wie sie wollte. Und dann habe ich ganz einfach zu ihr gesagt, ja, dann nimm halt die Schere und schneiden auf. Ja. Und das hat sie dann auch gemacht. Und das hat sie dann auch gemacht. Da musste es natürlich neu genäht werden. Da musste ich den Stich nochmal machen. Ja. Aber ich meine, das war eine relativ langfristige Sache. Das waren die ganzen Kennedy-Jahre, nicht? Oder? Ja, die 3 Jahre haben wir Also da wurde keiner rausgeschmissen wegen einem Stich. Also, nein, also ich wusste nein. schon, dass wenn ihr da angestellt seid, dann seid ihr schon gut genug. Ja. Ist das denn auch etwas, worauf man stolz sein kann, wenn man auf andere Leute trifft und man hatte also so eine Couture-Ausstelle? Das ist doch eigentlich... Ja. Im Nähbereich doch eigentlich das Ultimative, nicht? Das ist doch das, was man sich erträumen könnte. Ja, und vor allem heute, wenn ich zurückgehe und die Sachen entweder im Museum sehe oder in Büchern, das natürlich ist sehr interessant. Ja. Und jetzt hast du gerade wieder ein Buch vor dir liegen mit all den Dingen. Ja, da hat es etliche Sachen drin, die... Ja. Da kommen die alten Erinnerungen wieder zurück. Ja. Und das ist doch ganz interessant. Und wie ist es mit dem Tod von Kennedy? Verbindet dich da etwas mit? Also war jetzt, habt ihr denn noch nach dem Tod hinaus für sie nähen müssen? Oder nein, gar nicht das hat dann plötzlich aufgehört. Mhm. Weil er war nicht mehr da und sie hat keine Staatsfunktionen mehr gehabt. Mhm. Und nein, das hat plötzlich aufgehört. Ist dir das denn klar gewesen in dem Moment, wo er tot war, dass das so sein würde? Das weiß ich nicht. Ja, das ist nämlich ein ziemlicher Schock. Ne? Ja, aber das ist im Grunde ja ein Punkt gewesen, auch in deinem Leben, wo sich dann sehr viel geändert hat. Ja, sehr viel, denn Olle Cassini hat dann nicht mehr den Namen gehabt. Mhm. Er hat wohl Namen gehabt, aber nicht mehr verbunden mit Weißes Haus und Präsident. Und er hat auch dann nach einigen Jahren das Geschäft abgegeben und... Aber ich habe dann meine Karriere dadurch aufgebaut und aufbauen können. Mhm. Und bist dann weiter, auch hast weiterhin genäht? Ja, immer. Ich war für 38 Jahre an 7th Avenue bei den Designern. Ah, wie schön. Und was waren da noch für andere Designer, für die du gearbeitet hast? Weil ich war etliche Jahre für Bill Blass? Ja, ich habe gearbeitet dann für Bill Blass, für Calvin Klein etliche Jahre und für Adele Simpson. Mhm. Sie war ja auch eine sehr, sehr gute Designerin und es war alles sehr interessant. Ja, und dann seid ihr von New York dann habt euch zur Ruhe gesetzt sozusagen. Ja, es ist ja nicht sehr viel ruhiger geworden, sondern dann bist du ja im Radio gelandet. Ja. Ziemlich kurz nachdem du hier angekommen bist. Ja. Ja. Und jetzt sind das auch schon 5 Jahre. 5 Jahre sind es. Und jetzt haben wir wieder November und geht in den Dezember rein. Und ich hoffe, dass du diese Erinnerungen gut im Herzen bewahrst und dass das also eine sehr positive Rückschau ist jetzt. Ja, das ist es wohl, ja. Dankeschön. Und es freut mich immer wieder, hier jeden Sonntag mitzumachen. Ja, das ist auch schön. Prima, danke. Ich danke dir ganz herzlich, denn das weiß ich ja, dass es für mich ohne dich da gar nicht geht. Ah ja, da wären auch noch andere Leute. Nein, das glaube ich. Dankeschön, Therese. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Therese Thielke bedanken für dieses nette Gespräch, für ihre eigenen Erinnerungen, für unsere Erinnerungen durch sie und für Sie alle. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Muttertag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen großen Strauß Blumen vor sich stehen haben oder sich selber einen kaufen gehen. Machen Sie sich einfach eine große Freude heute an diesem Tag und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag im Mai. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Tschüss, ciao. An der Technik wie immer Bill Davidson und viel Freude bei der weiteren Sendung. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Kino, Kino, Kino. Hören Sie eine Auswahl der neuesten Filme. Beirut. Spionage und Krieg, ein Entführungsopfer, ein spannender Film, in die Zeit der Unruhen im Libanon gelegt, die in den 70er Jahren begannen und 1982 ihren Höhepunkt fanden. Ein ehemaliger Diplomat muss die Freilassung eines Kollegen verhandeln, beide durch den Tod der Ehefrau des Ersteren tief in diesem Land und mit den tragischen Ereignissen verbunden. Die Frage, wem er trauen kann und wem nicht, ein palästinensischer Flüchtlingsjunge, ein internationaler Terrorist, PLO und Israelis, USA in einem Krieg, in einem vom Krieg zerstörten Landschaftsbild, Beirut, die Stadt. The Death of Stalin, der Tod von Stalin, mit vielem schwarzem Humor und bester Besetzung von Steve Buscemi und Michael Palin, die uns den machthungrigen Chruschtschow und den immer wieder auferstehenden General Molotow präsentieren und alle anderen, die nicht in Wort oder Tat dem eigenen Tod sich aussetzen wollen. Denn zu Zeiten vor dem Tod und kurz nach dem Tod Stalins war Erschießen ein mit Hochverrat belegter nicht entscheidungsfreudiger Akt. Zum Totlachen im wahrsten Sinne des Wortes. Jappaquiddick. Ted Kennedy fand sich in einer ausweglosen Situation, als er 1969 noch zu Lebzeiten seines Vaters, der bereits viele Tragödien in der Familie hinter sich hatte, Tod seiner 3 Söhne, Joe, Jack und Bobby, diese Tat begangen. Er musste sich für den Tod einer jungen Frau verantworten, die er von einer Brücke ins Wasser gefahren hatte. Er hatte sich selbst gerettet und 10 Stunden lang davon nicht berichtet, während sie ertrank und dies im Vorfeld einer Wiederwahl als Senator für Ted Kennedy im Staate Massachusetts. Welche Macht Politik über die Wahrheit und Anständigkeit hat, zeigt der Film durch einfühlsame Beobachtung und schauspielerisches Talent seiner Protagonisten. The Miracle Season. Eine junge Volleyballspielerin, Caroline Lane, nach einer wahren Geschichte erzählt, kommt durch einen Unfall ums Leben und ihre Schule und Freunde nehmen ihr Leben als Beispiel für eine positive eigene Aktion bei der Volleyball-Nationalmeisterschaft ein zweites Mal zu siegen. Dies ist ein Sportfilm, einer der inspiriert, wo man mit dem Team mitfiebert und den Sieg der Mannschaft hautnah miterlebt. Blockers. Eltern, die ihre Kinder davon abhalten wollen, zu neuen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht zu gelangen. Gibt's das heute überhaupt noch? Da laufen die Erwachsenen wie die Kleinen selber herum und versuchen beim Highschool Prom und der Party, die danach kommt in einem großen Hotel, ihre Töchter nicht dort erst ihre erste Liebesnacht verbringen zu lassen. Man kann viel schmunzeln und sich in die Reihe der Eltern gut mit einreihen, wenn man vielleicht selber schon bald vor diesem Tag steht. Spaß für die, die es betrifft. A Quiet Place. Horrorfilme wie dieser, recht tief in unsere geheime Angsttasche greifend, sind eher selten. Anklänge an die besten wie The Shining oder The Village. Diese Filme haben uns gezeigt, dass es nicht unbedingt immer darum geht, viel Blut zu sehen, sondern die Angst davor viel, viel größer sein kann. Unbedingt diesen Film, wenn Sie Horrorfans sind, im Kino anschauen. Ready Player One, ausgezeichnete Zukunftsvision, Filmregisseur Steven Spielberg, hat nach AI wieder einen zukunftsweisenden Film gedreht, der der Realität in einigen Jahren, wo Menschen in einer ganz eigenen Welt, in der sie als Avatare in einer Umwelt der Superlative leben können, der grauen Welt entfliehen und meist in kleinen Containersiedlungen, jetzt schon übrigens ein Flüchtlingsaufenthaltsort für viele in Europa, entfliehen können. Eine Zukunft, die sich für alle nur noch virtuell vollzieht, jedoch die jungen Menschen wieder in die Wirklichkeit zurückholt, bringt Spielberg wieder in die Gruppe der Visionäre der Kinolandschaft. Ein super neuer Spielberg-Film. Dog Island. Wes Andersons neuer Film, der mit viel Ironie das Schicksal einiger Hunde beschreibt, in einer mit Hunden überbevölkerten japanischen Landschaft, wo sie auf eine Insel verbannt werden, und zwar eine Insel des Unrats, des Mülls. Wes Anderson-Fans dürfen sich freuen. Stopgap Animation ist eine alte Technik, die Andersons Held, einen kleinen japanischen Piloten, auf eine Insel der deportierten Hunde transportiert. Die Hunde sprechen aber nicht die Sprache, finden jedoch über Zeichen und Bilder den Grund des Besuches des kleinen Jungen, nämlich er sucht seinen Hund Spot. Und der ist eben auch unter diesen vierbeiligen Exilanten angeblich. Mit viel Ironie wird auch dieses Drama erzählt, wenn man schmunzelt, wenn man die Lauthalslacher leider aber fehlen lassen muss. So komisch, so urkomisch ist es denn doch nicht. Eher was zum Schmunzeln. Love, Simon. Einer der schönsten Jugendfilme, die man in den USA in diese Serie von Coming of Age, also der erwachsen werdenden Filme bzw. der Protagonisten in diesen Filmen sehen kann. Die Geschichte eines Jungen, der alle Teenager-Probleme hat, die der Rest seiner Klassenkameraden durchlebt. Nur Simon hat ein großes Geheimnis, das er festhütet, bis er sich im Internet auch mit einem Gleichgesinnten zusammentut bzw. dieser Teen sich bei ihm meldet. Und so entwickelt sich eine schöne Liebesgeschichte, die auch ein Happy End erfährt, komplett mit verständnisvollen Eltern und einem ganz großen Finale. Red Sparrow, ein Spionagedrama mit Jennifer Lawrence und dem deutschen Schauspieler Matthias Schönertz als russischem Onkel und seiner Nichte, einer Bolschoi-Ballerina, die zu Schaden kommt. Spannend bis zum Schluss ist dies einer der Filme, die Fesseln und den Kalten Krieg als Thema wieder interessant machen. Als die schöne junge Ballerina sich verletzt, kann sie die Vorteile, die ihre Mitgliedschaft im Ensemble des Bolschoi der kranken Mutter an Pflege garantierte, nicht mehr erfüllen. So tritt sie von ihrem Onkel, der im Geheimdienst des Staates arbeitet, genötigt, ihr Training als Sparrow, als kleiner Spatz an, bei dem sie mit Hilfe ihrer Reize ihren Opfern Geheimnisse entlocken soll. Dass sie sich in den von ihr zu bespitzelnden US-Agenten verliebt, verkompliziert ihre Aufgabe außerordentlich. Der Film ist sehenswert. A Wrinkle in Time, Kinderbuchverfilmung von Disney. Mit viel Aufwand verfilmt hält der Film leider nicht, was man sich von dem Buch verspricht. Und so werden Kinder weiterhin am besten von den Büchern verzaubert. Jedoch sind Kostüme und Landschaft außerordentlich schön ausgesucht und gewählt. Oprah Winfrey spielt mit und viele andere, die man vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. A Fantastic Woman, eine Transgender-Geschichte, die eine Transfrau in eine schwierige Lage bringt, als ihr Geliebter plötzlich in einem Krankenhaus stirbt. Sie muss sich gegen die Familie und Gesellschaft wehren, die sie verurteilt und verklagt. Dies ist ein südamerikanischer Film. Black Panther, Marvels erste schwarze Hauptfigur in einem fiktiven Land, Wakanda in Afrika, und dank seines besonderen Metalls weit anderen Ländern überlegen, aber sich abschottend. Der Kampf zwischen Gut und Böse liegt auch diesem Marvel-Drama zugrunde. Als Helden ein Debüt, was das schwarze Amerika betrifft, afrikanische Traditionen gepaart mit hyperfuturistischer Technik, geben Afrika ein ganz neues Selbstwertgefühl. Peter Rabbit, wer diesen Film verpasst hat, unbedingt nochmal aufholen. Wer kennt nicht die kleinen Kinderbücher von Beatrix Potter mit dem Hasen Peter Rabbit und zwar dem Hasen im blauen Jäckchen und seinen Kumpanen Benjamin Bunny an der Spitze, die schöne junge Malerin und der überordentliche junge Spielzeugabteilungsleiter, der Nachbar, der einen Onkel dort hatte, der dem Hasen schon immer was Böses wollte und jetzt das Haus erbt. Und also der Enkel macht sich jetzt weiterhin, oder Neffe, glaube ich, macht sich jetzt weiterhin an den kleinen Hasen und seine kleinen Tierfreunde. Aber da steht noch die Miss Potter dazwischen, eine junge Malerin. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen und empfohlen. Die neuesten Filme des Jahres in den Kinos für Sie von Susanne Nielsen gesehen und besprochen. Wegen der Aktualität jeweils neueste Infos im Textteil unserer Sendung. Hallo, es geht hier um Kino, Kino, Kino. Jetzt geht es um neuere Filme, deutsche Filme, internationale Filme und wir bringen Ihnen einen kleinen Bericht darüber, einen kleinen Auszug. Zum Beispiel Tulpenfieber, Tulip Fever. Da hatte man sich auf die Zeit Vermeers und auf herrliche, kostbare, blau war die kostbarste aller Farben, Gewänder gefreut, eine Geschichte um den Tulpenhandel, eine dramatische Liebe, die zum Scheitern verurteilt war, ein alter Mann, dessen Manneskraft nicht mehr ausreichte, um sein Mündel, das er heiratete, einen ersehnten Ersatz für die im Kindbett verstorbene erste Frau und deren Kind zu schaffen. Hier schleppt sich die Geschichte leider trotz Star Power von Christoph Waltz, der für präzise Texte und Bösewichtrollen bekannt ist, eine bildschöne junge Ehefrau und ein junger Künstler, Oscar-Preisträger, aber auch hier nicht mit genug Passion ausgestattet. Dame Judi Dench ist auch hier recht kraftlos als Äbtissin. Irrungen und Wirrungen und zu viele Handlungsstränge schaffen eine Story, bei der sich das Drama nicht genug konzentrieren kann. Am allerschönsten ist nicht etwa das Schicksal des dann doch zu erwartenden Kindes, sondern das der kostbaren Tulpenzwiebel. Diese herrliche Story hätte man lieber ganz allein erzählen sollen. Atomic Blonde, ein Film, der in Berlin spielt. Charlize Theron stolziert auf roten Stilettos und mit Karatekampfschlägen durch Berlin, dem kurz vor der Wende und Mauerfall, um einen Doppelagenten zu fassen. Viele Tote säumen ihren Weg. Sie ist als platinblondes Model die Zentralfigur und jede Filmeinstellung gibt die Bilder der Graphic Novel wieder, und zwar sehr gut, nach der dieses Action-Drama umgesetzt wurde. Man wird von der physischen Kraft, die hier demonstriert wird, vor allem von der Charlize, erstaunt, auch vielleicht von den gewagten Beziehungsszenen. Am Ende jedoch war abzusehen, wer hier wer war. Für die Freunde des Actionfilms, für die der Graphic Novel, für Berlin-Fans, leider nur Hinterhöfe und Beton, Gedächtniskirche und Alexanderplatz, also etwa das Nitty-Gritty, diese Stadt im Umbruch. John Goodman, seit einigen Jahren nicht mehr der gutmütige Dicke, spielt auch hier wieder gerne in der Spionageszene einen CIA-Mann. Da bleibt wenig zu diskutieren, ein zweistündiges Vergnügen und das war's. Eine Handvoll Murmeln. Sehr sympathisch erzählte Geschichte der jüdischen Familie Joffo, die in Paris einen Friseursalon betrieben und im Zuge der jüdischen Verfolgung ihre beiden jüngsten Söhne allein auf den Weg nach Nizza schickt, auf die Flucht, wo sich die Familie wieder treffen will. Mit viel kreativen Mitteln schaffen es die Kinder, sich durch die für jüdische Franzosen besonders harte Zeit immer wieder eine Rettung durch ihnen zugetane Erwachsene zu finden, die zum Teil selbst ein tragisches Schicksal finden. Der Film beruht auf der biografischen Geschichte des jüngsten Joffo-Sohnes Joe, die Geschichte des Überlebens aus der Sicht des Jungen schildert. Ein Film, der die Hoffnung und das Positive zeigt. Ein bisschen ist man an Stefanie Zweigs Nirgendwo in Afrika erinnert. Ein sehenswerter Film. Kedi von Katzen und Menschen. Ein Wohlfühlfilm für besonders die Entdecker anderer Welten und die Liebhaber von Katzen. Weit und Weltgereiste kennen sicherlich die Katzenvielfalt in der türkischen Großstadt Istanbul und die herrlichen Aussichten über diese Stadt. Katzenfreunde treffen auf Katzenliebhaber, die die kleinen Raubkatzen mögen, lieben und sogar verehren. Ein rundum wunderbares Vergnügen. Wunderschön erzählt und wunderschön fotografiert. Sehenswerter Film. Stern von Indien. Die Geschichte der Aufteilung Indiens in Indien und Pakistan, Aufgabe des letzten Vizekönigs. Dass hier die Geschichte schon längst mit Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen war von den Großmächtigen in der Großmacht England, hatte weitreichende Folgen. Schon damals konnten nicht alle Wünsche realisiert werden. Man sieht die Schicksale von Punjab und Bengal, die heute noch zur Hälfte getrennt sind. Historiendrama für alle. Dalida. Biopic zum Leben der 1987 verstorbenen franco-italienischen Sängerin Dalida, die in Ägypten ursprünglich geboren wurde. Schön untermalt von ihren Liedern, die zu jedem Thema auf dem Weg ihres Lebens passen. Das Leben wird von tragischen Ereignissen gezeichnet und diese schöne Frau wurde im Strudel dessen natürlich in ihrem Leben sehr groß beeinflusst. Ein sehenswerter Film, besonders für die, die Dalida nicht kennen. Sehr, sehr schöne Lieder, die Dalida gesungen hat, sind immer noch in den Ohren derer, die sie kannten und die sie hörten. Der Wein und der Wind, ein französischer Film, die Geschichte dreier Kinder eines Weinbauers. Als der Vater im Sterben liegt, tun sich zwei zusammen und rufen den Bruder aus Australien wieder nach Burgund zurück, wo alle drei kathartische und schöne Jahre verleben und eine eigene Weinernte einbringen und sich dann mit ihrer Zukunft besonders befassen. Ein sehenswerter Film und ein sehr, sehr schöner. The Last Portrait, Darstellung unter der Regie von Stanley Tucci, der wirklich anscheinend nichts falsch macht. Ein toller, toller Regisseur ist er auch, nicht nur guter Schauspieler. Eine kurze Zeit des Lebens des Künstlers Giacometti wird hier erzählt, als er ein Porträt malen wollte und sein Modell, den ganzen Künstler in all seiner Kompliziertheit und seinem Facettenreichtum kennenlernen muss und leider auch sehr, sehr viel Geduld aufbringen muss für diesen. Ein interessanter Film. Es gibt noch einen Film über David Lynch, den man auch sehen sollte. Auch wieder eine Biografie in diesem Falle. David Lynch lebt ja noch, also mit ihm selbst. Sehr interessant erzählt. Die göttliche Ordnung ist ein Film, wunderbare Darstellung eines Schweizer Dorfs auf der Schwelle zur Emanzipation, zum Frauenrecht. Dieses gefällt der althergebrachten Männergesellschaft überhaupt nicht. Und man weiß ja, die göttliche Ordnung hat das auch gar nicht vorgesehen, das Wahlrecht der Frauen. Dem machen diese Frauen aber dann ein Ende. ein ganz lustig erzählter, interessanter Film. Schauen Sie sich ihn an. Die Frauen in der Schweiz haben erst in den 80er Jahren das Wahlrecht erlangt im 20. Jahrhundert. Sie hörten eine Auswahl der Filme in den Kinos, für Sie gesehen und empfohlen von Susanne Nielsen. Und wegen der Aktualität schauen Sie jeweils im Textteil unserer Sendung nach mehr. Welcome to Bill's Bios. Hi, this is Bill Davidson, producer and engineer of the German radio show. These are my short biographies of famous German and German descent people. Hear where they were born, how they got their start, and how they affected history. So I hope you enjoy Bill's Bios. Today's bio is on Kim Basinger. Kim Basinger was born December 8, 1953, in Athens, Georgia, the third of five children. Both her parents had been in entertainment. Her dad had played big band jazz, and her mother had performed water ballet in several Esther Williams movies. Kim, as a schoolgirl, was very shy. To help her overcome this, her parents had Kim study ballet from an early age. By the time she reached Sweet 16, the once-shy Kim entered the Athens Junior Miss Contest. From there, she went on to win the Junior Miss Georgia title and traveled to New York to compete in the National Junior Miss Pageant. Kim, who had blossomed to a 5'7 beauty, was offered a contract on the spot by the Ford Modeling Agency. At the age of 20, Kim was a top model, commanding $1,000 a day. Kim moved to Los Angeles in 1976, ready to conquer Hollywood. Kim broke into television, doing episodes of such hit shows as Charlie's Angels in 1976. In the movies, she had roles like being Bond Girl in Never Say Never, 1983, and playing a small-town Texas beauty in Nadine, 1987. Her breakout role was photojournalist Vicki Vale in the blockbuster hit Batman in 1989. Kim, who loves animals, is a strict vegetarian and devotes much energy to animal rights issues with PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. This has been Bill's Bios by producer Bill Davidson of the German Radio Show. Bill's Bios are brought to you by Bucket List Studios of Tampa Bay, where you can be the star you are. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication.